auf jeden Fall nicht fragt, die nehmen halt nicht bei dieser großen chinesischen Erfahrung auf ich gereicht. Aber es sind halt mir nur und die Mutter ist die Lecke. Es die Lecke in die Ehre auf und der Scharre im Schuh. Ab dem Sapp ich schnell bin, ich renne zu mir, frei ich fische in die Fische, fische in die Dunkel und auf den Schiff, hat alle nicht ganz nicht damit damit. Der ist das, wie ich nur ihm helfen, aber ich würde so viel machen, sie lässt die Fakt. Der ist was, der Rechte, doch der Neuschisch. Der ist nicht ganz nicht, der ist kein Mokisch. Der Rolle steht mir, und ich nenne das, dass ich will das noch Müll. Ah, ich weiß, ich sie weiß, ich muss sie lässt die Fakt. Warum guckst du besser, was schon da? Ich will nicht helfen, ich küsse, ich will die Fiesne sehr lustig. Der Müller sieht immer auch nicht gelöscht, ich will meine Jüstisch, ihr habt mein Fest, ich brauch mein Jüstisch, ich schall nach Seejüstisch. Aus den Tränen sind wir rauf, hast du Lust drauf, ruf mir nach Nachbär, ach du Fleck, mag ich, sehr lustig. War ich hier nur richtig, ich schüttel dich doch, wo ich zu schüttel, ich hab auf meine Licht, ich lüg. Das hört mich, ich schirm rauf, wenn ich ohne Fisch, am Sieb ist hart, das ist gut. Recht nah, ich geh nach Bochum los, da muss man nur was lernen, das hat dem Rest auch auf Wasser. Ew, ew, ihr habt mich bis dann, es ist mich krass, schuss nur lustig, es ist lustig, kann man selber mir suchen, wo ich suchen muss, ich mach auch mal schön, es hat es selbst, mach ich jetzt nur lustig, ich rech nach mich, das hat noch gut, das noch gut. Ey, Rulle, ich treffe mich, ruhig, das wird, das ist wie das Normal. Ah, ich freu, ich seh, was ich will, sie lass die Fakt. Ich glaub, ich bin das Lü, es ist nur Bochum und die Fan, ja, ach na, auch schon normale Üstrinne, das ist nicht raus, da bin auch fährisch, aber am Rücken fahren, so das ist alle, aber nicht rund. Auch schon Rock, glaub ich, nehme von ab, auf, lass mich auf und die Raufe, noch nach dem Raufe, und die Leid, lässt sich Roller, Trolle, haut dann im Rennen hoch nach Arsch, hallo, hat noch noch kein Arsch. Der ist recht und renne Üstisch, der ist nicht ganz Üstisch, der ist in die Mokusch, salle, salle, salle, was das Thema lauf ist. Ich mach das auf ich, ich geh wo kann das auf ich gedacht, wie nicht so gut auf mein Mokko war in die Noch, wo ihr steckt die Mokko, dann lässt sich jetzt nachher noch mehr genommen, wo die noch helle. Ah, ich salle, auf und ich hab mir noch noch, ich ist nur nicht nicht nach der Wendack, nicht nach der Wendack, nach der Wendack, nach der Wendack, nach der Wendack, Ego, ich sag nur, dass sie wie das Normal. Ah, ihr reicht sie was, üff, auf sie lass die Fakt. Marsch hat dann das Topf, mach ich schon, ist es nicht so, dann rollt nach nach Morum, ich werbe, ich wünsche, ah, was sie hat ab. Ja, kein Buch, ich zu schön, du warst ein Rassen, dann mach ich mit Augen, schau, Mist, schau, mach und ich nur auf ihn. Schau, mach, hallo, du kriegst immer, sag mich, du. Hab's, hab ich gemacht, ist nur so viel, ist nur noch wie ich nicht, ob sie, lass die Fakt, ich steh, sie, lass die Fakt, ich steh, sie, lass die Fakt, lass die Fakt, los, Fakt.